Abschnitt 24 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 10. Historische Übersicht über frühere Versuche, den Eisgürtel auf Grönlands Ostküste zu durchdringen, etc. Teil 3. Von allen denen, die im Jahre 1777 an der Ostküste Grönlands entlangtrieben, sahen ungefähr 320 ihre Heimat nicht wieder, während ungefähr 155 Grönlands Westküste erreichten und im folgenden Jahr nach Europa zurückbefördert wurden. Es ist wohl überflüssig zu erwähnen, dass sie sowohl von den Eskimos wie von den in Grönland ansässigen Dänen auf das gastfreundlichste empfangen wurden. Fußnote: Wenn Julius Peja in seiner übrigens sehr unkorrekten Notiz über diese Eisfahrt, in Klammern Peja, die österreichisch-ungarische Nordpolexpedition in den Jahren 1872 bis 1874 und so weiter, Wien 1876, Seite 481, Glauben zu machen scheint, dass die geretteten Mannschaften, in Klammern die er irrtümlich auf 12 schätzt, an der Westküste, wie bei ihrer Heimkehr nach Europa, schlecht aufgenommen und behandelt wurden, so entbehrt dies jeglicher Begründung und ist übrigens kräftig widerlegt und hoffentlich für immer niedergeschlagen durch Kapitän C. Norman in seinem eingehenden Artikel, der in der Geographischen Zeitschrift Band 2 Kopenhagen 1878 Seite 49 bis 63 gedruckt wurde und in welchem er eine Zusammenstellung und einen Auszug aus den zahlreichen älteren hiervon handelnden Berichten gibt. Das meiste des hier angeführten ist diesem Artikel entnommen. Ende der Fußnote. Im Winter 1869 bis 1870 machte die Mannschaft der Hansa gleichfalls eine fast ebenso merkwürdige, wenn auch nicht so ungemütliche Reise auf dem Eise an der Ostküste Grönlands entlang. Die Hansa war das eine der beiden Schiffe, welche die sogenannte zweite deutsche Nordpolexpedition an der nördlichen Ostküste Grönlands an Land setzen sollten. Bei dem Versuch, bis an die Küste vorzudringen, gelangte das eine Schiff, Germania, das außer Segeln eine Dampfmaschine hatte, glücklich durch das Eis, während das Segelschiff Hansa unter der Leitung von Kapitän Hegemann am 6. September auf dem 74. Grad 6 Minuten nördlicher Breite und dem 16. Grad 30 Minuten westlicher Länge, in Klammern ungefähr 10 geografische Meilen vom Lande entfernt, vollständig im Eise stecken blieb. Fußnote, also ungefähr auf derselben Stelle, wo die Walfischfänger im Jahre 1777 stecken blieben, Ende der Fußnote. Dann trieb das Schiff beständig südwärts, weiter in verhältnismäßig geringer Entfernung vom Lande, bis es am 19. Oktober zerschellt wurde und ungefähr auf dem 70. Grad 50 Minuten nördlicher Breite und dem 20. Grad 30 Minuten westlicher Länge, in Klammern einige Meilen von der sogenannten Liverpool-Küste, sank. Die ganze Besatzung des Schiffes rettete sich indessen mit dem nötigen Proviant auf das Eis. Und nachdem sie sich darüber einig geworden waren, ruhig hier zu verharren, statt einen Landungsversuch zu machen, erbauten sie aus den vom Schiff geborgenen Steinkohlen ein Haus auf einer der Eisschollen. Hier verbrachten sie den ersten Teil des Winters, während sie beständig in südlicher Richtung am Lande entlang trieben. Während eines Sturmes am 15. Januar, in Klammern auf dem 66. Grad nördlicher Breite, barst die Eisscholle mitten unter dem Hause und sie mussten ihre Zuflucht in den Böten suchen. Später wurde auf einer anderen in der Nähe gelegenen Eisscholle ein kleineres Haus gebaut. Unter häufigem Wechseln trieben sie südwärts weiter, bis sie am 7. Mai ungefähr auf dem 61. Grad 12 Minuten nördlicher Breite, wenige Meilen vom Lande entfernt, in Klammern also nicht weit von Anuritok, die Eisscholle verlassen und in die Böte gehen konnten, in denen sie die Küste zu erreichen suchten, was ihnen jedoch erst am 4. Juni gelang. Fußnote: Die Art und Weise, wie dies geschah, glich sehr dem von uns Erlebten, in Klammer 29. Juli. Am 6. Mai hatte man noch keine Ahnung davon, dass man die Eisscholle bald würde verlassen können und war daher nicht wenig erstaunt, als man am folgenden Tage nach dem Lande zu offenes Wasser erblickte. Auch war man seit dem vorhergehenden Tage 8 Minuten oder 2 geografische Meilen nordwärts getrieben. Es scheinen auch damals in dieser Höhe Unregelmäßigkeiten in der Strömung geherrscht zu haben. Wie man sich erinnern wird, trieben auch wir während der letzten Nacht, ehe wir aus dem Eise herauskamen, nicht wesentlich südwärts. Ende der Fußnote. Sie landeten auf der Insel Iloilek, die ungefähr auf dem 60. Grad 35 Minuten nördlicher Breite liegt. Von hier aus gingen sie in südlicher Richtung weiter. Und endlich, am 13. Juni, erreichten die drei Böte mit der vollzähligen Besatzung der Hansa glücklich die Herrnhuter Missionsstation Friedrichsthal westlich von Kap Farvel. Die Strecke, welche die Mannschaft der Hansa trieb, seit ihr Schiff in den ersten Tagen des September 1869 im Eise stecken blieb, bis sie am 7. Mai 1870 die Eisscholle verließen, beträgt zusammen ungefähr 1080 Viertelmeilen oder 270 geografische Meilen, in Klammern also ungefähr dieselbe Entfernung wie die Eisfahrt des Jahres 1777, sie oben. Diese Entfernung wurde in ungefähr 8 Monaten oder 246 Tagen zurückgelegt, was folglich eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 1,1 geografischer Meilen per Tag ergibt, weniger als die Hälfte der Geschwindigkeit, mit welcher man im Jahre 1777 trieb. Der Grund mag zum Teil darin zu suchen sein, dass die Strömung im Winter nicht so stark ist, zum Teil darin, dass die Mannschaft der Hansa sich in geringerer Entfernung vom Lande befand. Im November trieben sie übrigens durchschnittlich am schnellsten, nämlich 2 geografische Meilen, in Klammer 7,8 Viertelmeilen. Zu dieser Zeit befanden sie sich noch nördlich von Island. Vergleicht man diese Durchschnittsgeschwindigkeiten, in Klammern also 2,5 Meilen im Jahre 1777 und 1,1 Meilen im Jahre 1869 bis 70, mit derjenigen, die wir während unseres 11-tägigen Treibens hatten und die sich auf ungefähr 6 Meilen, in Klammern 5,8 Meilen, per Tag belief, da ist der Unterschied sehr beträchtlich. Während der meisten Tage legten wir sogar 7 Meilen zurück. Wahrscheinlich ist der Grund zu diesem Unterschied darin zu suchen, dass die Strömung im Sommer eine bedeutend größere Kraft hat als zu anderen Zeiten des Jahres. Ein anderer Grund lässt sich natürlich auch darin suchen, dass die Mannschaft der Hansa sich tiefer in dem Eisgürtel befunden hat, während wir mehr am Rande waren. Die im Jahre 1777 verunglückten Trieben, wie bereits erwähnt, während des südlichsten Teils ihrer Fahrt mit bedeutend größerer Geschwindigkeit, indem sie südlich vom 64. Grad nördlicher Breite eine Fahrt von 4,5 geografischen Meilen per Tag hatten. Fußnote: Es scheint, als wenn die Geschwindigkeit der Strömung eine Strecke nördlich von Kap Dan bedeutend geringer ist als in der Nähe und südlich davon. Es ist doch unter den norwegischen Seehundsfängern, die in der Dänemarkstraße auf Fang ausgehen, ganz allgemein bekannt, dass die Strömung an Gewalt zunimmt, je mehr man sich dem Kap Dan nähert. Mehrere norwegische Seehundsfänger sind auch kürzere oder längere Zeit unterhalb der Küste im Eise stecken geblieben. Die Bewegung des Eises ist aber, soweit ich es habe erfahren können, nicht bedeutend gewesen. In Klammern vergleiche auch oben die Fahrt des Viking 1882. Ende der Fußnote. Ich habe mehrmals Gelegenheit gehabt, eine Eigentümlichkeit der Strömung auf dem 61. bis 62. Grad nördlicher Breite zu berühren. In Klammern vergleiche Seite 264, 291 und 298. Es scheint, als ob hier häufig eine Unregelmäßigkeit in der Richtung und in der Schnelligkeit der Strömung stattfinden muss, die möglicherweise dadurch entstehen kann, dass der Arm einer nördlicher gehenden Strömung eine Veränderung im Eis bewirkt und Eiszungen in das Meer hinausschiebt. In Klammern vergleiche unsere Erfahrung Seite 248 und Nordenskjöls Seite 291. Im Ganzen scheint aus allem, was wir jetzt über Strömungen und Eisverhältnisse wissen, hervorzugehen, dass der Polarstrom an der Ostküste von Grönland südlich vom 69. Grad nördlicher Breite gewissen jährlichen Perioden unterworfen ist. Diese können möglicherweise wieder Veränderungen in nordwärts gehende Strömungen ihren Ursprung zu verdanken haben. Die bisher in diesem Kapitel besprochenen Reisen haben die Kenntnis der Ostküste Grönlands in keinem wesentlichen Grade gefördert. Die Kenntnis, die wir von dem südlichen Teil der Küste haben, an der entlang zu reisen wir im Begriffe stehen, verdanken wir im Wesentlichen 2 Expeditionen. Und da es ohne diese, besonders die letzte derselben, kaum für uns möglich gewesen sein würde, nach Norden vorzudringen, so liegt es sehr nahe, dieselbe mit einigen Worten zu erwähnen. Dardanelles oben besprochene Reisen scheinbar die Unmöglichkeit einer Landung an der Ostküste von Grönland nachgewiesen hatten, so liegt es sehr nahe, dass man bald auf den Gedanken kam, die Westküste zum Ausgangspunkt für Expeditionen am Lande entlang zu nehmen. Eine solche Anschauung finden wir bereits um das Jahr 1664 von P.H. Resen und im Jahr 1703 von Arngrim Vidalin geäußert. Fußnote: Siehe hierüber Mitteilungen über Grönland, Band 9, Kopenhagen, 889, Seite 26, Ende der Fußnote. Wie bereits früher erwähnt, war Hans Egede, der Apostel Grönlands, der Ansicht, dass Österbygden an der Ostküste Grönlands liegen müsse. Schon im Jahr 1723 unternahm er eine Reise in südlicher Richtung von seinem Wohnort nahe dem jetzigen Gotthard, um diese Kolonie in zwei Böten an der Küste entlang segelnd zu erreichen. Bei Nanortalik, auf dem 60. Grad 8 Minuten nördlicher Breite in der Nähe von Kap Farvel, sah er sich indessen am 26. August infolge der späten Jahreszeit und unzureichenden Provianz zur Rückkehr gezwungen. Später äußerte er jedoch die Meinung, dass Österbygden an der Ostküste am leichtesten an der Küste entlang, und zwar, wenn möglich, in Eskimo-Frauenböten zu erreichen sei. Ein Versuch von Gotthard aus, an der Küste entlang Österbygden zu erreichen, der im Jahre 1733 von Matthias Jochimsen unternommen wurde, misslang ebenfalls, indem man sich auf dem 61. Grad nördlicher Breite durch Eis am Vordringen gehemmt sah. Erfolgreicher war der tüchtige Peder Olsen Valö, ein Bornholmer, der sich mehrere Jahre als Handelsmann auf Grönland aufhielt. Im August 1751 trat Valö seine Reise von Gotthard aus in einem Frauenboot mit einer Besatzung von 4 Grönländerinnen und 2 Europäern an. Im ersten Jahr erreichte er den Distrikt des jetzigen Julianehaab, wo er Untersuchungen anstellte und überwinterte. Im folgenden Jahr wurde die Reise fortgesetzt, an Kap Farvel vorbei eine Strecke an der Ostküste entlang, bis man auf dem 60. Grad 56 Minuten nördlicher Breite an eine Insel gelangte, die er Nenese nennt. Dort sah er sich jedoch am 8. August zur Umkehr gezwungen. Dies ist der erste Europäer, von dem man mit Sicherheit weiß, dass er die südliche Ostküste Grönlands betreten hat. Er erhielt jedoch einen schlechten Lohn für seine verdienstvolle Reise und lebte seither in den kümmerlichsten Verhältnissen in Dänemark. Er starb im Jahr 1793 in einem Alter von 77 Jahren im Armenhospital zu Kopenhagen. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts wies Eggers deutlich in einer im Jahre 1792 erschienenen Schrift nach, dass Österbygden auf der südlichen Westküste gelegen habe. Wenn man es nach der Ostküste verlegt habe, so sei dies ein Irrtum von den Gelehrten der Vorzeit, welche die alten norwegischen Berichte völlig verkehrt gedeutet hätten. In den Jahren 1829 bis 30 unternahm der Kapitänleutnant in der dänischen Flotte W.A. Gra seine bedeutungsvolle Reise an der Ostküste entlang in einem zum größten Teil mit Grönländerinnen bemannten Frauenboot. Fußnote: W.A. Gra, Entdeckungsreise an die Ostküste von Grönland, 828 bis 31, Kopenhagen, 832, Ende der Fußnote. Am 1. April erreichte man die Ostküste. Am 20. Juni, auf dem 61. Grad, 47 Minuten nördlicher Breite, fasste Gra den kühnen Entschluss, sich von seinen europäischen Genossen, die zurückkehrten, zu trennen und allein mit dem einen der beiden Frauenboote und mit 6 Grönländern weiterzugehen. Am 27. Juni, auf dem 63. Grad, 37 Minuten nördlicher Breite, verließ ihn auch sein grönländisches Gefolge, bis auf 3 junge Mädchen, die er endlich dazu vermochte, ihm als Ruderer weiter das Geleite zu geben. Am 23. Juli erreichte er seinen nördlichsten Zeltplatz, eine Insel, die er Van Dom, in Klammern Kehr um, nannte. Auf dem 65. Grad, 13 Minuten nördlicher Breite, und am 18. August erbaute er auf seinem nördlichsten Punkt, auf der nördlich davon gelegenen Dannebrogsinsel, in Klammern 65 Grad 19 Minuten nördlicher Breite, eine Warte. Hier wurde er durch Eis am weiteren Vordringen gehindert. Am 21. August trat er die Rückreise an und am 1. Oktober bezog er bei einem Ort, den er Nukavik nennt, in Klammern jetzt Imarsivik, auf dem 23. Grad 22 Minuten nördlicher Breite, sein Winterquartier. Den Winter verbrachte er unter Krankheit und großen Entbehrungen. Als der Frühling kam, hatte er indessen den Mut nicht verloren, sondern machte am 5. April einen neuen Versuch, in nördlicher Richtung vorzudringen. Am 25. Juli musste er jedoch nach den unglaublichsten Widerwärtigkeiten abermals umwenden, ohne so weit gelangt zu sein wie im vorhergehenden Jahre. Am 16. Oktober langte er endlich in Frederikshaab an, nachdem er viel erduldet hatte. Die Frucht dieser merkwürdigen Reise waren gute Aufklärungen über die Ostküste Grönlands bis an den 65. Breitengrad. Überreste von Nordländern oder Ruinen von ihren Häusern fand Gra dagegen auf der ganzen von ihm bereisten Strecke nicht, und damit schien die Unmöglichkeit nachgewiesen, dass Österbügden an der Ostküste gelegen haben könne. Das Einzige, was Gra an europäischen Überresten fand, war eine Kanone, die bei Kurmiut im Uaket Fjord auf dem 61. Grad 17 Minuten nördlicher Breite gefunden worden war. Diese muss wahrscheinlich von irgendeinem Schiff herstammen, das im Eise gescheitert und an der Küste entlanggetrieben ist. Eine Nordländerruine wurde indessen von dem Herrnhuter Missionär Brodbeck im Jahr 1881 bei Narsak auf der nördlichen Seite des Lindenofjords oder Kangerdluk Suatjak in Klammern auf dem 60. Grad 30 Minuten nördlicher Breite gefunden, wohin er in einem Frauenboot eine Reise unternahm, also die dritte uns bekannte Reise an der südlichen Ostküste von Grönland. Es ist dies die einzige Nordländerruine, von der man an der Ostküste weiß. Übrigens hatte Giesecke, der die Grönländer davon hatte erzählen hören, bereits im Anfang des Jahres darüber berichtet. Die letzte Reise an dieser Küste entlang ist die dänische Frauenboot-Expedition unter Leitung von G. Holm, Kapitän in der dänischen Marine. Sie währte 3 Jahre, von 1883 bis 85, und war ebenso wie Gras Expedition vom dänischen Staat ausgesandt worden. Sie bildete einen Teil der seit 1876 fortgesetzten geologischen und geografischen Untersuchungen in Grönland. Die Expedition, die außer dem Führer aus den Dänen Marineleutnant Garde, dem Nächstkommandierenden Peter Eberlin, einem Botaniker und Geologen, dem norwegischen Geologen H. Knudsen, sowie 2 dänischen Grönländern, den Gebrüder Pettersen, die als Dolmetscher fungierten, bestand, wurde in Frauenbooten mit grönländischer, meist aus Frauen bestehender Besatzung unternommen. Infolge der früheren Expeditionen hatte sich allmählich die Überzeugung, dass dies die einzige Art und Weise sei, wie man die Ostküste Grönlands bereisen könne, bei den dänischen Grönlandsfahrern eingebürgert. Im ersten Sommer erreichte die gesamte Expedition mit 4 Frauenbooten und 10 Kajaks zu Anfang August Iluilek an der Ostküste, in Klammern 60 Grad 52 Minuten nördlicher Breite. Hier wurde ein Depot für das folgende Jahr zurückgelassen, und am 10. August trat man abermals die Heimreise nach Nanortalik, westlich vom Kap Farvel, dem Standquartier der Expedition, an, wo überwintert wurde. Im nächsten Jahr, 1884, trat man die Reise an der Küste entlang mit 4 Frauenbooten und 7 Kajaks an, in Klammern im Ganzen 31 Menschen außer den 6 Europäern. Ein Teil der Besatzung wurde am 18. Juli von Kara an Cognac aus wieder nach Hause gesandt. Am 28. Juli erreichte man Tingmiamiut. Von hier aus kehrte die Hälfte der Teilnehmer der Expedition unter Leitung von Leutnant Garde nach Nanortalik zurück, auf dem Wege Untersuchungen vornehmend. Kapitän Holm mit dem übrigen Teil der Expedition, bestehend aus H. Knudsen und dem Dolmetscher Johann Pettersen, sowie 2 Grönländern und 6 Grönländerinnen und in 2 Frauenbooten verteilt, verließ am 30. Juli Tingmiamiut und zog gen Norden weiter an der Küste entlang. Am 25. August kamen sie zu Gras nördlichstem Punkt auf der Dannebrogsinsel, also einen ganzen Monat später als dieser. Am 1. September erreichten sie Angmagsalik bei Kap Dan, wo sie eine große bebaute Strecke mit ungefähr 400 Menschen fanden. Hier überwinterten sie. Im nächsten Sommer, in Klammer 1885, zogen sie am 9. Juni abermals südwärts und stießen am 16. Juli bei Umanak ungefähr auf dem 63. Grad nördlicher Breite mit den übrigen Teilnehmern der Expedition, die von Süden kamen, zusammen. Am 18. August erreichte die ganze Expedition Nanortalik und kehrte bald darauf nach Dänemark zurück. Die wissenschaftliche Ausbeute dieser Expedition war überraschend groß. Die Ostküste bis zum 66. Grad nördlicher Breite ist dadurch in Bezug auf die Bevölkerung und die natürlichen Verhältnisse gründlich untersucht worden. Und die genauen Karten, welche sie von der Küste geliefert hat, haben es uns im Wesentlichen ermöglicht, unseren Weg mit Sicherheit an derselben entlang zu finden. Ende von Abschnitt 24. Gelesen von Jesse, der Soroslau im November 2024.